Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Ich werde mich in der kommenden Stunde wieder einmal mit einer Veranstaltung auseinandersetzen, die in Kürze in hiesigen Gefilden stattfinden wird. Und zwar am kommenden Donnerstag, also am 28. Mai, da wird Christian Frings im Veto in Erfurt einen Vortrag zur neuen Marx-Lektüre des frühen Operaismus halten. Und außerdem ist Christian Frings am Wochenende danach in Weimar zu Gast, wo er gemeinsam mit dem Bildungskollektiv ein Wochenendseminar zur Kritik des Sozialstaats ausrichten wird. Ich habe mich ausführlich mit Christian Frings über beide Veranstaltungen unterhalten. Im Hintergrund hört ihr bereits die Klänge einer Oper, nämlich einer Oper des italienischen Komponisten Luigi Nono. Passend zum Thema der heutigen Sendung hört ihr die Oper La Fabrica Illuminata, die erleuchtete Fabrik, eine Oper, die übrigens einmal in einer ausgezeichneten Inszenierung hier in Weimar im E-Werk zu sehen war. Damit begrüßt euch am Mikrofon herzlich Lukas Hohlfeld. Thank you. Am 28. Mai findet in Erfurt im Veto ein Vortrag über den Operaismus statt. Der Operaismus, das war eine marxistische Strömung, die in den 60er und 70er Jahren in Italien in allerlei Auseinandersetzungen verstrickt war. Dieser Vortrag beginnt um 20 Uhr und steht unter dem Titel Klassenkampf als Subjekt der Geschichte zur neuen Marx-Lektüre des frühen Operaismus. Und gehalten wird dieser Vortrag von Christian Frings. Christian Frings, der unter anderem Autor in der Zeitschrift Wildcat ist. Eine Zeitschrift, die selbst operaistisch beeinflusst ist und hier in Deutschland herausgegeben wird. Ich habe mit Christian Frings telefoniert und ihn gefragt, was uns bei diesem Vortrag erwarten wird. Okay, ich spreche jetzt mit Christian Frings. Christian, am Donnerstag wirst du in Erfurt einen Vortrag über die neue Marx-Lektüre des frühen Operaismus halten. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal für diejenigen, die noch nie was überhaupt vom Operaismus gehört haben, einen Überblick geben, worum es sich beim Operaismus überhaupt handelt. Ja, Operaismus, das ist eigentlich eine Bezeichnung, die haben sich die Leute gar nicht selber gegeben, um deren Theorie und Praxis es geht, sondern das war zunächst mal eine Fremdbezeichnung. Operaismus auf Italienisch heißt vielleicht so viel wie Arbeitertümelei oder was Lenin ja auch als Arbeitertümelei kritisiert hat. Das war also erstmal im Grunde ein Schimpfwort. Heute, rückblickend, nennt man eben diese Strömung Operaismus. Das war eine dissidente, marxistische, kommunistische Strömung, die sich Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre in Italien gebildet hat, in einer Kritik an der traditionellen Arbeiterbewegung. Eine große Rolle hat dabei zum Beispiel auch ein Ereignis gespielt, was ja die ganze westeuropäische kommunistische Bewegung in eine tiefe Krise getrieben hat. Das war der Arbeiteraufstand in Ungarn, weil durch diesen Arbeiteraufstand in Ungarn, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen Räte gebildet haben, teilweise wirklich in ganzen Städten, das Leben versucht haben, über Rätestrukturen selber zu organisieren. Dadurch war die alte Vorstellung, dass der reale Sozialismus, also schon die Herrschaft der Arbeiterklasse ist, in Frage gestellt. Und es hat gezeigt, auch im Sozialismus, auch unter den Bedingungen einer Planwirtschaft, gibt es sehr wohl noch Klassenkampf. Und das war auch eine ganz wichtige Schnittstelle für diese operaistische Strömung in Italien, weil Italien wie viele andere westeuropäische Länder nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Vorstellung lebten, wir können mit mehr Planung, mit einer keynesianistischen Steuerung die kapitalistische Krise verhindern. Man wollte also sozusagen aus den Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lernen. Und gerade die sozialistische und die kommunistische Partei in Italien hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr aus dem Klassenkämpfen, aus den Fabriken und anderen Orten der Klassenkämpfe zurückgezogen und setzte also auf Regierungsbeteiligung, um durch staatliche Planung dem Ziel des Sozialismus näher zu kommen. So, und dagegen richtete sich dann auch die Kritik dieser frühen operaistischen, heute als operaistisch bezeichneten Theoretiker. Das waren Leute wie Mario Tronti, Panzieri war so die Hauptfigur, sie gaben eine Zeitschrift namens Quaderni Rossi, die roten Hefte, heraus und formulierten dort also eine andere Vorstellung von Klassenkampf. Und jetzt muss man das Ganze sehen, auch vor dem Hintergrund, dass tatsächlich in den 60er Jahren erstmal die Klassenkämpfe noch sehr schwach waren, aber es zeichneten sich neue Entwicklungen ab. Also ein neues, man kann sagen, ein neues Arbeitersubjekt, junge Arbeiter traten auf den Plan. Es gab damals eine massenhafte Migration aus Süditalien nach Norditalien, wo die großen Fabriken von Fiat, Alfa Romeo und anderen Herstellern arbeitsdringend Arbeitskräfte brauchten. Und also das, was bei uns in Deutschland sozusagen die sogenannten Gastarbeiter waren, das war intern für Italien diese Migration von süditalienischen Menschen nach Norditalien, um dort in den Fabrikzentren zu arbeiten. Und das war eben dieses Phänomen, dass die kommunistische Partei und auch die kommunistischen Gewerkschaften sich erstmal relativ wenig um diese Leute kümmerten, mit ihnen auch nicht klarkamen und dort entdeckten dann durch Untersuchungen, auch durch nochmal eine neue Beschäftigung mit der Marxischen Theorie, die Leute um die Quaderni Rossi herum ein neues Subjekt und neue Möglichkeiten, die ihrer Ansicht nach viel mehr mit dem Ziel einer wirklichen Kritik und Überwindung des Kapitalismus zu tun hatte, als diese Orientierung auf eine Regierungspolitik der offiziellen sozialistischen und kommunistischen Partei und ihrer Gewerkschaft. Also es ging sozusagen um eine Neubewertung von Klassenkämpfen und eine Aufmerksamkeit auch für bestimmte Klassenkämpfe, die nicht in den üblichen Bahnen verlaufen sind. Und du hast das schon gesagt, dass die also sozusagen für diese Auseinandersetzung auch eine Neuinterpretation von Marx und von der Kritik der politischen Ökonomie geleistet haben. Und das wird ja auch ein Fokus von deinem Vortrag sein. Vielleicht kannst du mal sagen, worin jetzt diese neue Interpretation besteht. Also und der Titel von deinem Vortrag ist ja auch Klassenkampf als Subjekt der Geschichte. Das hat ja bestimmt was miteinander zu tun auch. Ja, du hast es schon angesprochen. Also was da ganz wichtig war, das war einmal eine wirkliche Lektüre von Marx, aber es war eben auch die Sichtweise auf die Kämpfe, auf die Verhältnisse in der Fabrik, wo sie sahen, dass sich gewissermaßen unter der Ebene so der offiziellen Gewerkschafts- und Parteipolitik sehr wohl auch Widerstand wehrt. Und das knüpft an etwas in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, was eigentlich lange Zeit nach Marx ziemlich aus dem Blickfeld geraten ist, nämlich die Frage, was ist überhaupt der kapitalistische Produktionsprozess? Was ist technische Rationalität? Bei Marx im Kapital, also in seiner Kritik der politischen Ökonomie, finden wir sehr wohl eine Kritik der Rationalität, also was später erst von der Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer und anderen wieder stark gemacht worden ist, da steht durchaus im Mittelpunkt auch der marxischen Kritik und Auseinandersetzung mit dem Produktionsprozess, der reellen Subsumption, von der er dort spricht, also der Unterordnung der menschlichen Körper unter die Diktate einer kapitalistischen Planung. Und daran entzünden sich Kämpfe, auch das thematisiert Marx schon im Kapital. Also auf so einer ganz unteren Ebene, also ganz alltäglichen, man könnte fast sagen banalen Ebene, existiert Klassenkampf und nicht erst dann, wenn die Arbeiterscharen hinter roten Fahnen und unter Anleitung der kommunistischen Partei die Fabrik verlassen. Nein, die Einsicht und das auch ganz konkrete Erkenntnis der Operaisten ist, jeden Tag findet Klassenkampf statt, in jedem Prägungen, wo wir uns dagegen auflehnen, dem widersetzen, was uns an Zumutungen abverlangt wird, in diesem Ausbeutungsprozess. Also die Despotie des Kommandos, so nennt Marx das auch im Kapital, die wird hier den Blick genommen und das führt nochmal zu einer ganz neuen Bewertung und Lesweise, auch vor allem gerade des ersten Bandes des Kapitals, wo in dem im Grunde größten Abschnitt, nämlich dem Abschnitt zur relativen Mehrwertproduktion, Marx sich sehr, sehr detailliert und ausführlich mit dieser Despotie des Kapitals im unmittelbaren Produktionsprozess auseinandersetzt. Und das ist im Grunde ein Aspekt oder ein wichtiges Moment der marxischen Theorie, der in den sozialdemokratischen, kommunistischen Parteien und von deren Theoretikern lange, lange Zeit und eigentlich also das Erstaunliche ist, dass eigentlich, obwohl es bei Marx vorhanden ist, dieses Moment der Rationalitätskritik oder auch Technikkritik lange Zeit erstmal aus dem Fokus verschwunden ist. Man kann das auch erklären, da gibt es Gründe dafür, weil natürlich einfach auch eine sehr große Technik-Euphorie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts da war. Und die Hoffnung war, dass also mit diesen modernen Techniken die Menschheit schneller ins gelobte Land des Kommunismus kommen könne. Also wir kennen ja diese heute mehr so als Persiflage genutzten Sprüche von Lenin, also Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung oder eben auch die Begeisterung von Lenin und für das terroristische System und die Versuche mit dem Gasthilfbüro, also quasi den Terrorismus auch in der Sowjetunion nachzuahmen. Und das ändert sich aus verschiedenen Gründen, unter anderem natürlich auch einfach durch die Erfahrung dieser unglaublichen Destruktivkräfte, in dieser ersten blutigen Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Weltkriegen und Faschismus und Holocaust. An solchen Debatten, die also auf der einen Seite zum Beispiel von der Frankfurter Schule, aber auf der anderen Seite auch von Gruppen wie Socialisme au Barbarie in Frankreich befördert worden sind, daran knüpfen diese jungen Intellektuellen in Italien an und gehen aber auch in die Fabriken oder haben Kontakt zu Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken und gucken, was sie da sozusagen finden. Sie entdecken zum Beispiel die Wildkatze, wie sie es nennen, den wilden Streik, den Wildcat-Streik, also Streiks, die jetzt nicht von den Gewerkschaften organisiert sind, die scheinbar, wie man so schön sagt, spontan durchgeführt werden, aber die eben einen Moment von Autonomie auch der proletarischen Bedürfnisse anzeigen. Und solche Kämpfe, solche Streiks entwickeln sich tatsächlich allmählich Anfang der 60er Jahre, oft noch sehr unbemerkt, aber da sind sozusagen diese jungen Theoretiker zur rechten Zeit am rechten Ort und sie verbinden es, und das macht das Ganze jetzt eben sehr spannend, mit einer Kritik an traditionellen Lesarten des Marxismus, also so einer dieser orthodoxen Erstarrung des Marxismus und einer kritischen Bewertung von neuen Zugangsinstrumenten, nämlich der Industriesoziologie, die damals was völlig Neues ist. Wo also aus den USA zum Beispiel dann Studien bekannt werden, wo Soziologen selber in die Fabriken gehen, diese berühmten Untersuchungen von Elton Mayo, und gucken, was passiert eigentlich im Produktionsprozess, unmittelbar am Arbeitsplatz. Eigentlich ist der Arbeitsplatz, er ist eine Blackbox, er ist so, man guckt nicht richtig rein, man weiß auch nicht, was da passiert. Und sie suchen da nach neuen Untersuchungsmöglichkeiten, Ansätzen und versuchen das zu verbinden eben mit einer, ja, man kann sagen, neuen Lektüre von Marx oder vielleicht sogar erstmaligen Lektüre von Marx. Und einer der wichtigsten Theoretiker da ist Mario Tronti, und er spricht von einer kopernikanischen Wende in ihrer Marx-Lektüre, weil er sagt, der traditionelle Marxismus geht immer vom Kapital als so einer naturhaften, dinglichen, von einer naturhaften, dinglichen Eigengesetzmäßigkeit aus. Das sind dann immer diese berühmten objektiven Gesetze der Kapitalentwicklung. Und das, was die Arbeiterinnen und Arbeiter tun, ihre Kämpfe, ihre Reaktionen, sind eigentlich nur so eine, ja, sind abgeleitet von dem, was sich gesetzmäßig im Kapital entwickelt. Und Panzieri, Tronti, Negri, gehört damals auch schon dazu, sie sagen, nein, es ist genau umgekehrt. Die kapitalistischen Kämpfe treiben eigentlich das Kapital voran. Das Kapital muss immer wieder auf Neuzusammensetzungsprozesse von Arbeiterklassen reagieren, auf deren Kämpfe, auf deren Subordination, auf deren Aufsässigkeit. Und das treibt eigentlich auch die Entwicklung des kapitalistischen Produktionsprozesses, also was wir als technischen Fortschritt schon so verdinglich bezeichnen, das treibt das eigentlich voran und zwingt das Kapital auf einer immer höheren Ebene, die Produktion zu rationalisieren und damit aber eben auch zu vergesellschaften. Und das führt in so einen dialektischen Prozess, wo also jede neue Stufe der Vergesellschaftung zwar zunächst als eine Methode der Unterordnung, des noch perfekteren Kommandos erscheint, aber aufgrund dieser Gesellschaftlichkeit, weil eben immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter in einen Zusammenhang gebracht werden, weil nur noch ihre Kooperation die weitere Profitproduktion ermöglicht, liegen dort implizit bereits immer wieder neue Machtmittel. Und das kehrt sich wieder um. Und also in der Art und Weise versuchen sie, diesen kapitalistischen Produktionsprozess nochmal ganz neu zu analysieren. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Bereicherung gewesen oder ein neuer Ansatz, sich auch wieder mit Marx auseinanderzusetzen. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass sozusagen die Operaisten herausgestellt haben, dass das Kapital immer auch auf eine Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse reagieren muss. Und gerade der Begriff der Klassenzusammensetzung ist ja für den Operaismus ganz zentral. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was dieser Begriff der Klassenzusammensetzung besagt? Ja, Sie sprechen von Klassenzusammensetzung vor allem, um eine, um die traditionelle Auffassung von Klasse zu kritisieren. Nicht, da wird Klasse als so etwas Identitäres verstanden, als eine Einheit, die sich historisch herausbildet und dann da ist, repräsentiert von Parteien und Gewerkschaften. Und es ist so etwas Statisches. Und mit Klassenzusammensetzung wollen sie auf die Dynamik von Prozessen hinweisen, wo also Klasse entsteht in Kämpfen durch technologische Veränderungen, Umstrukturierungen, die aber immer in einem dialektischen Verhältnis zu diesen Kämpfen stehen und wo sich also neue Subjekte herausbilden. Also das war, sag mal, so paradigmatisch für Sie die Ablösung der alten Klassenzusammensetzung der Facharbeiter, auf die eigentlich sich die Sozialdemokratie und die kommunistischen Parteien bis Mitte des 20. Jahrhunderts gestützt haben. Und in den modernen Fließbandindustrien, die ja hier in Westeuropa erst nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Boom erleben, dort entwickelt sich ein ganz neues Arbeitersubjekt, was sie dann als Massenarbeiter bezeichnen, was in viel geringerem Maße sich mit dem Arbeitsplatz und der handwerklichen oder überhaupt der Arbeitstätigkeit verbunden fühlt. Ihnen ist die Arbeit gleichgültig, es ist nur noch ein Job, etwas, was Marx im Kapital sozusagen als das Wesensmerkmal kapitalistisch formierte Arbeit herausstellt. Die Arbeit ist uns gleichgültig, weil wir arbeiten für den Lohn. Es interessiert uns eigentlich gar nicht, was wir da machen. Und wir können auch jeden Tag was anderes machen. Hauptsache, wir verdienen unsere Brötchen. Und das führt auch zu anderen Verhaltensweisen und zu anderen Rebellionsweisen. Es ist vor allen Dingen ein Hass auf die Arbeit, es ist die Ablehnung der Arbeit und die Operaisten entwickeln entsprechend sozusagen als die strategische Perspektive des Klassenkampfs die Ablehnung der Arbeit und nicht mehr wie im alten Facharbeiterideal, also diese Vorstellung, die Arbeiter übernehmen selber die Produktion und können das sowieso schon besser als die Chefs, sondern es ist eine sehr viel umfassendere Perspektive. Ja, man kann von Abschaffung der Arbeit sprechen, also von einer Umgestaltung der Gesellschaft, wo wir nicht mehr dazu gezwungen sind, jeden Tag 8 Stunden und irgendeiner Tätigkeit zu unterwerfen. Also auch nicht, also das knüpft auch an, so an Marx' Kritik, an so romantisierenden Handwerkervorstellungen, nicht wenn er davon spricht, also dass in der deutschen Ideologie das die Handwerker, die alten mittelalterlichen Handwerker eigentlich viel mehr der Arbeit unterworfen sind als die modernen Fabrikarbeiter, weil sie eben mit einer ganz besonderen speziellen Tätigkeit, die eingeordnet ist, in die gesellschaftliche Arbeitsteilung verwachsen sind. Und Marx schwebt eben mehr eine Vorstellung eines universellen Menschen vor, der in der Lage ist, wie er so nett schreibt, morgens zu jagen und abends zu fischen, und nachmittags philosophischer Kritiker zu sein. Also eine Universalität irgendwie menschlichen Handelns und eine Freiheit, die eben wirklich erst da existiert nach Marx, wo ich nicht mehr gezwungen bin, irgendetwas zu tun, sondern wo es eben freies Tun ist, sprich Kunst, Spiel, das ist für Marx freie Tätigkeit. Also damit verbindet sich das und da sehen die Operaisten sozusagen in dieser entfremdeten Position der Massenarbeiter eine Weiterentwicklung über den klassischen Handwerkerkommunismus hinaus und eine Perspektive, dass dort eben die großen revolutionären Fragen gestellt werden können, die etwas mit der Ablehnung der Arbeit zu tun haben. Und also in dem Sinne, meine Klassenzusammensetzung eben, was es eben auch bedeutet, ist, sich wirklich auch genau anzugucken, wer sind die Träger dieser Kämpfe, wo kommen sie her? Ich hatte schon gesagt, also wir haben damals eben so wirklich große Neuzusammensetzungsprozesse mit der Migration aus dem Süden. Migration spielt eine ganz große Rolle in dieser Zusammensetzungstheorie der Klasse und ich denke, das hat auch durchaus eine Aktualität und ist modern, weil das eigentlich erst dann relativ spät in den Fokus auch kommt, welche große Bedeutung Migrationsprozesse für Klassenbildungsprozesse haben. Alcor, dran. Hermann. Du hast jetzt gesagt, der Begriff der Klassenzusammensetzung war unter anderem auch gerichtet gegen einen starren Begriff von Klasse. Jetzt wurden aber auch gerade anhand des Begriffs der Klassenzusammensetzung ja viel Kritik am Operaismus formuliert. Zum Beispiel gibt es eine deutsche linkskommunistische Gruppe, die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, die sich auch auf den Operaismus beziehen, die aber eben auch eine Kritik am Operaismus formuliert haben, in der sie sagen, dass die Operaisten eigentlich immer nach einer zentralen Arbeiterfigur gesucht haben, also nach einer bestimmten Fraktion des Proletariats, eine bestimmte Fraktion, die eine zentrale Rolle in der gegenwärtigen Ausform der kapitalistischen Produktion einnimmt und die aufgrund dieser Schlüsselrolle dazu prädestiniert ist, den Kapitalismus zu überwinden. Und demgegenüber sagen die Klassenlosen jetzt, dass eine revolutionäre Perspektive eigentlich darin bestehen würde, dass das Proletariat seine internen Trennung überwindet. Und dazu gehört unweigerlich Klassenbewusstsein und Klassenbewusstsein auch als Klasse, der Klasse als Ganzer. Und das heißt, eine bestimmte Arbeiterfigur reicht gar nicht aus für eine revolutionäre Perspektive. Was würdest du zu so einer Kritik sagen? Ja klar, ich kenne die Kritik und da ist sicherlich auch einiges dran. Oder wir haben es natürlich auch beim Operaismus mit bestimmten Problemen von Vereinfachungen zu tun. Das ist auch mal schwierig. Im Nachhinein werden bestimmten theoretischen Debatten und Strömungen immer solche Etiketten angehängt, wo man dann denkt, das wäre irgendwas Einheitliches. Gerade um die Frage, würde ich sagen, hat es auch innerhalb der operaistischen Debatte in den 60er Jahren Diskussionen gegeben. Da sind auch nicht alle Positionen gleich. Es gab so eine Vorstellung, wir suchen quasi das eine ziehende Subjekt, das eine Subjekt, was also die Klassenkämpfe anführt. Das ist so eine Vorstellung, als könne man so einen archimedischen Punkt finden, von dem aus man dann die ganze Welt aus den Angeln heben kann. Das hat es durchaus gegeben. Auf der anderen Seite, und das ist auch das Interessante, waren ja gerade die 60er und 70er Jahre davon geprägt, dass ausgehend von einer Thematisierung der oder ausgehend von einer Kritik der Fabrik und der Fabrikgesellschaft unglaublich viele Bereiche in den Blick genommen worden. Also was damals eine große Rolle gespielt hat, dass ich zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich die Kritik an der Fabrik und am Produktionsprozess in Italien eben sehr früh schon verbindet mit der Antipsychiatriebewegung, die ja auch ihre radikalsten Ausprägungen in Italien gefunden hat, also mit einer Kritik an bürgerliche Medizin, was wir später durch Michel Foucault und solche Leute rezipiert haben, also auch eine Kritik an der gesamten Reproduktion, an dem Reproduktionsverhalten und den Reproduktionsbedingungen der Arbeiterklasse von Architektur über Schulen, über Knäste, über Psychiatrie, Krankenhäuser, also all das, was sozusagen das große kapitalistische Gefängnis, was uns jeden Tag in die Lohnarbeit einsperrt, ausmacht. Und da tauchen sehr wohl dann auch ganz andere Subjekte auf, seien es eben Leute, die im Reproduktionssektor arbeiten, sei es später Bewegungen um Wohnungseigentum, Hausbesetzung ist ein großes Thema, auch in Italien, Mieterstreiks. Das verbindet sich. Und das ist im Grunde erst, als diese Bewegungen oder als die Bewegung der 60er Jahre dann ab Ende der 60er Jahre in eine Krise gerät, in Stocken gerät, da sind dann sozusagen verschiedene Subjekte, die sich zuvor noch ergänzt hatten oder gegenseitig bereichert hatten in ihrer Kritik an den Verhältnissen, sind dann oftmals zunehmend in einen Gegensatz oder man kann auch sagen in eine Konkurrenz zueinander geraten. Da tauchten dann diese Debatten auf, ist das nicht zu fabrikzentriert und müssen wir nicht mehr auf die Reproduktion. Aber der Witz ist, in den 60er Jahren war es nicht ein Entweder-Oder, sondern es war genau das Zusammenkommen. Die Kritik an der Psychiatrie hat die Kritik am kapitalistischen Produktionsprozess bereichert und die Kämpfe in der Fabrik haben die Kämpfe gegen die Psychiatrie und gegen das Anstaltswesen in Italien bereichert und gestärkt. Das ist also so diese Schwierigkeit, also was da auch an sozusagen politischen Situationen den Hintergrund bildet. Und ich denke, das ist eine anhaltende Diskussion, die weitergeht. Ich habe mal in einem Artikel darauf hingewiesen, also ich halte zum Beispiel für eine der fruchtbarsten Weiterführungen, Weiterentwicklungen dieser Fragen um Klassenzusammensetzung und Klassentheorie, die Arbeit, eine Arbeitsgruppe aus den USA, deren Ergebnisse Beverly Silver in seinem Buch Forces of Labor zusammengefasst hat, wo sie zeigen können, also über einen zum ersten Mal kann man sagen, globale Vergleich einer langfristigen Entwicklung von Klassenbewegungen ab 1870, wie wir es also nicht mit einem linearen Entwicklungsprozess von Klasse zu tun haben, sondern einem ständigen, man könnte also in Anlehnung an E.P. Thompson sagen, Making und Remaking, also einer Entwicklung und auch einer wieder Zurückbildung von Klasse. Das müssen wir uns konkret und im Einzelnen angucken, also wie solche Prozesse verlaufen. Klassenbildungsprozesse können auch unter starkem Druck dazu neigen, sehr reaktionär zu werden und sich also abzuschotten, abzuschließen, nationalistisch zu orientieren. Das ist nach wie vor ein großes Problem für alle linke Klassentheorie, eben das begreiflich zu machen, was zum Beispiel 1914 passiert ist, als in ganz Westeuropa diese großartigen Arbeiterklassen mit ihren linken Parteien sich in allen Ländern, in Deutschland, in England, in Frankreich, auf einmal unisono hinter ihren Staat in einem dann mörderisch verlaufenden Ersten Weltkrieg gestellt haben. Also wie ist auch das Verhältnis von Klassenbildung, Arbeiterbewegung und bürgerlichem Staat zu fassen? Und um das nochmal zu betonen, also der Begriff Klassenzusammensetzung wendet sich auch ganz bewusst gegen gegen den Begriff Arbeiterbewegung im institutionellen Sinne. Also in vielen Texten der Operaisten finden wir so den, wenn sie von Arbeiterbewegung sprechen, dann meinen sie eben diese institutionalisierten und schon sich affirmativ auf den bürgerlichen Staat beziehenden Institutionen der Arbeiterbewegung. Und dagegen genau richten sie sich. Also sie fragen sich, wie ist wieder Internationalismus möglich? Wie können die Kämpfe aus dieser Einbindung ins kapitalistische System und auch in den bürgerlichen Staat, was wir hier in Deutschland in extremer Form haben, wie können sie sich daraus wieder lösen? Also insofern begreife ich also die Einwände von Gruppen wie zum Beispiel den Freundinnen und Freunden aus Berlin durchaus als Anregungen, diese Diskussion weiterzuführen. Ja. Der Operaismus war ja eine Theorieströmung, die auch hauptsächlich von Intellektuellen getragen wurde. Aber es war eine Strömung, die immer versucht hat, auf aktuelle Klassenkämpfe einzugehen und die auch mit praktischen Organisierungsversuchen verbunden war. Und der Operaismus stand ja in enger Beziehung zu einer Bewegung in Italien, die sich Autonomia genannt hat. Kannst du vielleicht auch noch sagen, was die Autonomia gewesen ist und in welcher Beziehung sie zu den Operaisten stand? Ja, ich hatte ja schon angesprochen, dass im Grunde schon Ende der 60er Jahre die Fabrikkämpfe in eine Krise oder in eine gewisse Sackgasse geraten. Wir haben 1969 diesen heißen Herbst in Italien mit unglaublichen Fabrikkämpfen bei Fiat, Alfa Romeo und vielen anderen Betrieben. Und die Macht des Kapitals ist wirklich stark in Frage gestellt. Es ist auch für das Kapital und für die bürgerliche Klasse sehr bedrohlich. Also gerade in Italien ist es bekannt geworden, aber es gilt auch für andere europäische Länder, liegen da also in den Schubladen auch schon alle möglichen Pläne von Militärdiktatur bis sonst was, um mit diesen Kämpfen fertig zu werden. Und es zeigt sich aber dann, dass sozusagen auf dieser Fabrikebene keine weitere Stufe der Eskalation, keine Weiterentwicklung der Revolution gefunden werden kann, aus verschiedenen Gründen. Und es bilden sich dann im Gefolge des heißen Herbstes 69 verschiedene militante, radikale linke Strömungen. Lotta Continua gehört auch dazu. Und eine Gruppe ist eben die Autonomia, die im engsten Zusammenhang auch zum Operaismus steht, weil dort eben Leute, die aus diesem frühen Operaismus kommen, wie Antonio Negri, mitwirken, mitmischen. Und im Nachhinein würde ich sagen, es ist im Grunde der gescheiterte Versuch gewesen, aus der Sackgasse dieser Kämpfe herauszukommen. Sie versuchen, also unabhängig oder also sie ziehen sich im Grunde, man kann es, Sergio Bologna hat es später mal so gesagt, sie ziehen sich fatalerweise zunehmend aus der Fabrik zurück und verlagern die Kämpfe auf das gesellschaftliche Feld. Das wird zunächst mal als Ausweitung propagiert, also dass Häuserkämpfe, Kämpfe um kostenloses Einkaufen und so weiter geführt werden und diese Kämpfe auch zunehmend militarisiert werden. Das ist natürlich, man muss das vor dem Hintergrund sehen, es ist eine Zeit in Italien, wo bewaffnete Kämpfe stark zunehmen. Das sind ja nicht nur die Roten Brigaden, sondern es sind unzählige, auch kleine, verschiedene Gruppen, die den bewaffneten Kampf propagieren als Perspektive, jetzt sozusagen die Revolution auch wirklich umzusetzen. Anders als in Deutschland sind diese bewaffneten Kämpfe sehr, sehr eng verbunden, verzahnt mit sozialen Kämpfen, mit Fabrikkämpfen. Das zeichnet sie schon auch aus und da passieren auch sehr spannende Sachen. Aber letztendlich geraten sie durch die Militarisierung des Konflikts in eine Sackgasse der Gewalteskalation, in der sich dann letztendlich der bürgerliche Staat terroristisch, kann man sagen, durchsetzen kann. Es gibt sich tausende politische Gefangene, es gibt tausende Tote. Die Autonomie versucht zunächst mal, also diese Strömung der Autonomie versucht eben diesen Konflikt weiterzutreiben und unglückseligerweise muss man sagen, entwickelt Toni Negri dazu eben auch so die passenden Theorien. Also kurz gesagt sagt er, das Wertgesetz gilt nicht mehr, also das Kapital hat im Grunde auf der Basis materieller Ausbeutung gar keine Existenzberechtigung mehr. Es ist nur noch eine Fassade, eine politische Fassade, die uns dem Kommando der Arbeit unterwirft. Und wir können das jetzt durch die Insurrektion, durch den Aufstand, was ja letztendlich der bewaffnete Aufstand ist, können wir das abräumen. Und er suggeriert also damit im Grunde, ja, theoretisch, es wäre jetzt möglich, es wäre einfach möglich, die Auseinandersetzung mit dem Kapital zu überspringen und auf einer rein politischen Ebene zu einer Entscheidung kommen. Und gut, also darum laufen halt auch in Italien sehr viele Diskussionen, aber das führt dann letztendlich mit, meines Erachtens dann auch zur Niederlage bei und vielleicht auch zu dem besonders fatalen Verlauf der Niederlage in Italien, eben mit diesen unglaublich vielen Gefangenen. Und man kann sagen, also es gibt so ein Ereignis, was so das Ende dieses ganzen Zykluses markiert. Das ist die Niederlage eines großen Streiks bei Fiat 1980, wo also es dem Kapital gelingt, sich tausende Arbeiter und Vorgesetzte und so weiter zu einer Gegendemonstration zu mobilisieren und dieser Streik abgebrochen werden muss. Es hatte davor, 1977 hat es eine sehr spannende, interessante neue Jugendbewegung gegeben, die Stadtindianer, neue Jugendproteste in Italien, die auch sicherlich auch eine neue Entwicklung darstellen, auch in den Klassenverhältnissen. Das sind junge Leute, die sporadisch mal in die Fabrik gehen oder studieren und in die Fabrik gehen, um Geld zu verdienen. Diese Bewegung ist sehr, sehr wichtig, auch ihr Ausstrahlungseffekt auf die deutschen Verhältnisse. Also das prägt im Grunde dann auch das, was man später in Deutschland die Autonomen nennt, zunächst. Und da ist es eben auch eine sehr, sehr problematische Geschichte, dass diese Bewegung vielleicht gar nicht mal so sehr aus sich selbst heraus, sondern eben auch unter Einwirken von avantgardistischen Gruppen in eine Militarisierung getrieben wird. Also dass diese Bewegung nahegelegt wird und ein Teil davon das auch so richtig findet, sich zu bewaffnen und jetzt mit Waffengewalt gegen den Staat zu kämpfen. Und das hat dann sicherlich auch nochmal in dieses grandiose Scheitern geführt, weil die Bewegung eigentlich, ja, man könnte viel eher sagen, war sehr, sehr viel mehr an spontaneistischen Ideen orientiert und nicht an einem militarisierten, bewaffneten Kampf. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage zu deinem Vortrag und zum Operaismus. Das fällt nämlich auf, an dem Titel von deinem Vortrag, weil es da nämlich um die neue Marx-Lektüre des frühen Operaismus geht. Was ist denn mit dem späten Operaismus los? Ja, das ist im Grunde schon bezieht sich auf das, was ich gerade gesagt habe. Der frühe Operaismus ist eben diese Phase, man kann sagen, so von 1959 bis 1965, also Anfang der 60er Jahre, wo sie neu Marx lesen, in die Fabriken gehen, gucken, was da los ist, Untersuchungen machen. Und vor allen Dingen dann nach 1969 werden die Theorien sehr viel, man kann sagen, ideologischer, propagandistischer. Das ist eben da, wo dann auch vor allen Dingen Toni Negri sehr bekannt wird mit seinen Theorien und seinen Aufrufen zur Insurrektion. Und ich sehe da so einen grundsätzlichen Bruch, dass eben Anfang der 60er Jahre wirklich theoretisch Bahnbrechendes, Wichtiges geleistet wurde, sehr, sehr gründlich Marx studiert wurde. Also das kann man in so Büchern wie von Mario Tronti, Arbeiter und Kapital, nachlesen, wie präzise und minutiös sie sich auch mit diesen theoretischen Fragen auseinandergesetzt haben. Und es wird dann später eine meines Erachtens mehr ideologisch geprägte Theorie, die also gewissermaßen theoretische Leitsätze den Bewegungen an die Hand geben soll. Und das hat dann dazu geführt, dass zwar der Begriff Operaismus beibehalten wurde und eben weil es eben auch diese persönlichen Kontinuitäten gab, dann Toni Negri zugesprochen wurde, eben so der operaistische Theoretiker zu sein, Aber es gibt da einen grundlegenden Unterschied meines Erachtens in der Herangehensweise, in der Methodik zwischen diesem frühen Operaismus und dem, was Toni Negri später gemacht hat. Er ist ja dann vor allem auch 2000 nochmal sehr bekannt geworden oder ab 2000 über dieses zusammen mit Michael Hart geschriebene Buch Empire. Und da wird im Grunde erst wieder hier so in der westeuropäischen Linken wird dieses Phänomen Operaismus entdeckt und man spricht dann vom Post-Operaismus, weil es eben eine neue Phase ist und da gibt es einfach methodisch große Unterschiede. So wie Toni Negri und Michael Hart in ihren Büchern Empire und Multitude und, versuchen, das Subjekt zu konstruieren, wird es meines Erachtens eine ziemlich philosophische Angelegenheit. Das ist eben dieses Subjekt der Multitude und das stützt sich nicht wirklich mehr auf eine konkrete Untersuchung in Fabriken, dass man sich anguckt, was passiert, sondern es ist meines Erachtens sehr oberflächliche Vermengung von modischen, postfordistischen Theorien, Management-Theorien, Schlagwörtern wie affektive Arbeit, immaterielle Arbeit. Aber wenn man sich das genau konkret anguckt oder jetzt wirklich prüfen würde, in der Realität der Arbeitsverhältnisse, Arbeitsprozesse, so hält das meines Erachtens hier nicht stand. Also ich will sagen, da fehlt die materialistische Basis oder da fehlt auch die ernsthafte empirische Begründung kritischer Theorie. Und es wird dann leicht so eine philosophische Möchtegern-Theorie, wie man sich halt die Welt irgendwie denken will, war sehr, sehr einflussreich, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass Empire zum Beispiel ein Buch war, das nach langen Jahren der Niederlage und auch der linken Angst vor der Globalisierung da mal wieder so ein bisschen Optimismus verbreitet hat und gesagt hat, nein, das ist diese Globalisierung, die bringt uns genau den revolutionären Kämpfen, dem revolutionären Prozess näher. Das war auf jeden Fall, ich sag mal, sehr, sehr ermutigend. Aber es hatte nicht mehr diese Gründlichkeit in der materialistischen Kritik und Auseinandersetzung, wie ich sie im frühen Operaismus sehe. Tutta la città! Soweit Christian Frings im Interview über die italienische marxistische Strömung des Operaismus. Christian Frings wird am Donnerstag, den 28. Mai in Erfurt, einen Vortrag zur neuen Marx-Lektüre des frühen Operaismus halten. Diese Veranstaltung findet im Veto statt. Das Veto ist ein linksradikaler Veranstaltungsort, den findet ihr in Erfurt im Papiermühlenweg 33. Die Veranstaltung zum Operaismus findet dort am Donnerstag um 20 Uhr statt. Falls ihr nicht zu diesem Vortrag kommen könnt, euch aber trotzdem mit dem Operaismus auseinandersetzen wollt, gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es auf der Homepage der Zeitschrift Wildcat eine Auswahl einiger zentraler operaistischer Texte. Diese Homepage findet ihr unter www.wildcat-www.de. Wildcat, geschrieben wie Englisch die Wildkatze. Ich wiederhole www.wildcat-www.de. Außerdem ist im Verlag Assoziation A ein Buch von Steve Wright erschienen, das den Titel trägt Den Himmel stürmen, eine Theoriegeschichte des Operaismus. Und ebenfalls bei Assoziation A findet ihr ein Buch von Nanni Balestrini und Primo Moroni. Dieses Buch trägt den Titel Die Goldene Horde, Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien. Ein Buch, das die Geschichte der Autonomiebewegung behandelt. Christian Frings wird außerdem am Wochenende vom 29. bis zum 31. Mai in Weimar zu Gast sein, wo er zusammen mit dem Bildungskollektiv ein Seminar zur Kritik des Sozialstaats ausrichten wird. Und die Ankündigung zu diesem Seminar lautet folgendermaßen: Angesichts der sozialen Angriffe im Zeichen der Krise neigt ein Teil der Linken zu einer reflexartigen Verteidigung des Sozialstaats und verklärt ihn als eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Der Workshop wird sich kritisch mit dieser Mystifizierung des Sozialstaats auseinandersetzen. Sowohl historisch, vor allem am Beispiel Deutschlands, als auch theoretisch unter Bezug auf Marx' Kritik der politischen Ökonomie soll herausgearbeitet werden, wie der Sozialstaat als disziplinierende und regulierende Instanz in Reaktion auf die neuen Klassenverhältnisse und revolutionären Gefahren der kapitalistischen Gesellschaft entstand. Dabei wird es auch um die enge Verknüpfung von Sozialstaat und modernem Krieg gehen. An einigen Beispielen werden wir beleuchten, wie der Sozialstaat selber prägend auf die Klassenverhältnisse, das moderne Geschlechterverhältnis und den allgemeinen Zwang zur lebenslangen Arbeit wirkt. Anschließend werden wir uns mit dem aktuellen Umbau des Sozialstaats, vor allem durch die Hartz-IV-Reform und deren Bedeutung für aktuelle soziale Auseinandersetzungen beschäftigen. Dieses Wochenendseminar beginnt am Freitag, den 29. Mai ab 18 Uhr in der M18, also in der Marienstraße 18 in Weimar. Weitere Informationen zum Vortrag und zum Wochenendseminar findet ihr auf der Homepage des Bildungskollektivs unter biko.aranka.de. Aranka mit Doppel-R geschrieben und mit C, biko.aranka.de. Auf www.freie-radios.net findet ihr außerdem eine ausführlichere Version des Interviews, das ich mit Christian Frings geführt habe. Da habe ich ihn auch zur Kritik des Sozialstaats befragt. Zuletzt hört ihr jetzt ein weiteres Stück von Luigi Nono, nämlich das Stück Non consumiamo Marx. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge ist nun vorbei und damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. La révolution doit cesser d'être pour exister. Thank you. Ponta. Prends le doigt, mon frère.